in der Zeit, jeden Fragen von mir an. Es sind die Lebenden, die sich verzeihen. Und in der Zeit, jeden Fragen von mir an. Fragen von mir an.